Dokumentation. Gedanken zur Esoterik. Unter einer esoterischen Schrift hat Schneider einen solchen Text verstanden, dessen Gehalt aus einer Gedanken- und Ideenwelt des Dunstkreises eines einzelnen Menschen herrührt. Diese wird alle Eigenarten ihres Autors in Form von Eigenschaften an sich tragen können, welche es gibt, und ist zudem durchsetzt von manchem für diese Person typischen Artefakt. Der Autor selbst hat das alles alleine nur so getan, wie er es gekonnt hat. Schneiders Ansatz für eine Berechtigung zur Erstellung solcher Schriften ist der einer Annahme der prinzipiellen Gleichwertigkeit jener Dinge der Menschen und ihrer Handlungen, also auch von ihm selbst. So erkennt er die Güte seiner Werke. Diesen Sachverhalt wird man als Mensch mit demokratischer Gesinnung getrost als wahr anerkennen und auch einem Literaten und Maler wie Schneider gewiss zugestehen können. Jeder kann einige eigene Dinge dank einer solchen Wertigkeit des Daseins eines Menschen erzeugen, welche in ihrer Art schlüssig und auch gewiss zurechtgefunden worden sind. Aus einer eigenen Sicht werde das alles verstanden. Schneider hat es selbst vormals für richtig befunden, dass sein eigentlicher Erfolg bereits dank einer Bewahrung des ihm Eingegebenen besteht. Bei einer Durchführung seiner Schau eigener Gedanken und Ideen ist er auf manchen Sachverhalt gestoßen, welchen er bedacht und irgendwann auch hier aufgenommen hat. Das hat er mit seinen Schriften nun schon in ausreichend umfangreicher Weise so getan. Auch seine Bilder geben so etwas wieder. Ein fortwährendes Thema ist für Schneider die Aufbereitung des von ihm zuvor einmal Gelernten. Das sind solche Dinge, zu welchen er vormals ausgebildet worden ist. Diese versucht er ambitioniert mit seinem Interessengebiet der Kunst zu vereinigen. Davon hat er etwas. Eine ihm wieder und wieder eingegebene, innere Resonanz, hat er dabei an sich selbst als ursächliches Phänomen seiner Schöpferkraft ausmachen können. Diese Sache hat es verdient, sprachlich von ihm selbst aufbereitet zu werden, findet er. Das hat er nun mit mancher eigenen Schrift bereits ein Stück weit getan. Damit verbunden ist eine Schau eigener Werke zu diesem Thema. Er selbst nutzt die eigenen Werke zur Lesung und auch zur Betrachtung. Sie dienen ihm zu einer Kenntnisnahme seiner Kräfte. Auch gelingt so eine Zuordnung der Werke zu den einzelnen Phasen seines Wirkens. Seine Überlegungen frischt er dabei auf. Wieder und wieder hat er an diesen Schriften gesessen und etwas darin gelesen, um bei sich eine schöne Stunde der Regsamkeit zu erwirken. Der Autor glaubt an die Wahrheit der Begebenheiten seines Lebens. So ist Schneider hingebungsvoll tätig an der Erstellung seiner Werkschau und verrichtet diese Arbeit gerne. Was wird hier dargestellt? Das eigene Werkschaffen hat er fortwährend in Verbindung mit dem bereits Bestehenden und Gebildeten seiner Umwelt gebracht. Sein Dasein ist das eigentliche Urbild oder Spiegelbild davon, was er selbst wissen und verstehen kann. Er erhofft es sich derweil, dass es kein Zerrbild des Wirklichen wäre, was er da einmal selbst dargestellt hat mittels dieser Schriften. Schneiders geflochtener Korb ist einer, wie er in diesem Buche oder Wiki vorgestellt wird. Das Flechtwerk hier ist eines, welches einfach bei ihm aufgrund seiner Formen vorkommt.